Radio Fest. Sonntagsgedanken. Heute mit Bernd Schäfer. Guten Morgen. Kennen Sie die Geschichte von Nasruddin, dem Schmuggler? Sie geht so. Zu einem Weisen kam einer und klagte. Ich suche nun schon so viele Jahre nach Gott, aber er zeigt sich mir einfach nicht. Der Weise sah ihn freundlich an und erzählte, es war einmal ein Mann namens Nasruddin. Er ging immer hin und her über die Grenze an verschiedenen Zollstellen, einmal mit einem Esel, einmal auch mit zweien oder dreien. Auf den Eseln transportierte er große Lasten Stroh. Die Zöllner wussten, dass er ein bekannter Schmuggler war. Und so durchsuchten sie ihn immer wieder, stachen mit Stöcken in die Strohballen und manchmal verbrannten sie das Stroh und suchten in der Asche nach dem, was er schmuggelte. Aber sie fanden nichts und Nasruddin wurde reicher und reicher. Schließlich wurde er alt, zog in ein anderes Land und setzte sich zur Ruhe. Dort begegnete ihm einer der früheren Grenzwächter und fragte, Nasruddin, jetzt könnt ihr es mir ja sagen, was habt ihr geschmuggelt, dass wir es nie gefunden haben? Nasruddin lächelte und antwortete, Esel. Siehst du, sagte der Weise, so sucht mancher nach Gott und Gott ist vor seinen Augen. Die Weisheit des Weisens beschreibt, was Gottes Wesen ist. Er ist auf jeden Fall da, überall, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Kein Raum ist ohne Gott. Man kann ihn übersehen. Man kann auch versuchen, bewusst wegzugucken. Oder noch ein interessantes Bild im Blick auf Gott, das damit verwandt ist. Viele Menschen, so meint der Dichter Nikolaus Lenau, suchen das Glück, wie sie ihren Hut suchen, den sie auf dem Kopf tragen. Und wer weiß, vielleicht ist es mit Gott ganz ähnlich. Das Vertragte bei dem Hut, den Hut, den man auf dem Kopf trägt, kann man selber nicht sehen. Aber die anderen sehen ihn, die können ihn mir zeigen. Was das im Blick auf Gott bedeutet? Ich brauche die Begegnung, die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich brauche das Miteinander mit anderen, wo wir uns gegenseitig auf Gott hinweisen und an seine Gegenwart erinnern. Dafür ist die Kirche da und dafür gibt es Gottesdienste, auch heute wieder an diesem Sonntag in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich einladen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Pfarrer Bernd Schäfer, Evangelische Kirchengemeinde Oer-Erkenschwick. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.